2. Und hier das Wetter. Während es im Süden starke Schneefälle gibt, wird es in Norddeutschland regnen. Im Norden steigen die Temperaturen dann auf 5 bis 10 Grad bei starkem Wind. Im Süden bleibt es sehr kalt. Hier erwarten wir wie in der letzten Woche Temperaturen zwischen 0 und minus 5 Grad.